Exkurs. Moral und Gewissheit. Die Relativität fast aller Moral. Kennzeichen aller Formen von Tugendterror ist es, dass bestimmte gesellschaftliche Normen, Sichtweisen oder Ziele in den Stand absoluter Wahrheiten gesetzt und gleichzeitig moralisch aufgeladen werden. Damit wird die Frage, ob man sich in dieses Schema begibt und daraus agiert, nicht zu einer Frage von Erkenntnis, Gewohnheit und Belieben, sondern zu einer Sache von Gut und Böse. Dabei setzt jede Art von Tugendterror die eigenen Maßstäbe absolut und macht zur axiomatischen Regel, dass jeder ein Feind ist, der diese Maßstäbe nicht akzeptiert. Das hat etwas Kindliches. Als Kind war ich in dem Glauben erzogen worden und hatte geradezu axiomatisch vorausgesetzt, dass es objektiv unverrückbare Maßstäbe für Gut und Böse gebe und dass jene, die Böses tun, folglich auch böse Menschen seien, mindestens aber, hier kam die Idee christlicher Gnade zur Geltung, irrende Menschen. Ich glaubte, es gebe auch in moralischen Fragen so etwas Ähnliches wie ein absolutes Gehör. Natürlich lag ich völlig falsch. Nahezu jedes große Drama, ob in der Dichtung, auf der Bühne oder in Wirklichkeit, handelt ja davon, wie sich Menschen, die das Gute wollen, in Schuld verstricken und das Böse bewirken. Das macht gerade den tragischen Kern des Dramas aus. Mit der Zeit lernte ich, wie die meisten Menschen, zu akzeptieren, dass es halt böse Menschen gibt, die die gute Ordnung stören. Im Märchen waren das die Hexen, bösen Männer und Stiefmütter. In einem ordentlichen Kriminalroman war das der unbekannte Mörder. Die große Befriedigung, die eine ordentlich aufgelöste Kriminalgeschichte beim Leser oder Zuschauer hinterlässt, besteht ja gerade darin, dass nach 300 Seiten oder anderthalb Stunden Unordnung am Ende die gute Ordnung wiederhergestellt und das Böse vernichtet oder zumindest wirksam eingedämmt worden ist. In der menschlichen Geschichte, auch das lernte ich früh, musste es aber ziemlich viele böse Menschen geben, sonst wäre sie ja nicht eine einzige Abfolge von Brandschatzung, Raub und Kriegen gewesen. Noch schwerer fiel es mir zu akzeptieren, dass dieselbe Handlung mal gut und mal böse war, je nachdem, in welchem Kontext sie erfolgte und welcher größeren Zielsetzung sie diente. Bomben auf London und Pearl Harbor waren schlecht, denn sie dienten der Verbreitung aggressiver Gewaltherrschaft. Bomben auf Tokio oder Dresden waren dagegen gut. Sie dienten ja der Bekämpfung von Gewaltherrschaft, obwohl bei beiden Alternativen größtenteils unbeteiligte und unschuldige Menschen getroffen wurden. Noch später lernte ich, dass das Böse in wirklich großem Stil nur vollbracht werden konnte, wenn den wenigen unverbesserlichen Bösewichten, die die Staatsmacht an sich gerissen hatten, ganz viele Nicht-Böse, vielleicht sogar ausgesprochen gute Menschen, gehorsam dienten. So konnte das Böse durch Anweisung vervielfacht werden und seine beauftragten Agenten konnten sich gleichzeitig im Gefühl treuer Pflichterfüllung sonnen. Ich verstand ja noch zur Not, dass ein Soldat, der den Fahneneid geschworen hatte und als Deserteur erschossen worden wäre, tapfer kämpfte, auch weil er an seine Lieben daheim dachte. Aber was dachten sich Polizisten und Familienväter, die an Massenerschießungen teilnahmen? Was dachten sich ukrainische Hilfswillige, die eine Gaskammer bedienten? Was dachten sich 7 Millionen NSDAP-Mitglieder in Deutschland? Was dachten sich die Millionen Menschen, die den Sowjetterror der 30er Jahre aufrechterhielten? Waren das alles böse Menschen und Zyniker? Waren die Russen und Deutschen besonders verdorbene Völker oder hätte das überall passieren können? Nur allmählich begriff ich, dass das von mir axiomatisch vorausgesetzte absolute Gehör für Gut und Böse nicht existiert. Im Dialog mit Mephisto heißt Gott die Versuchung des Menschen durch den Teufel gut. Solange er auf der Erde lebt, solange sei es dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Aber er glaubt an die menschliche Urteilskraft, die das Böse besiegen kann. Nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Gast von seinem Urquell ab und führ ihn, kannst du ihn erfassen, auf deinem Wege mit herab und steh beschämt, wenn du bekennen musst. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Das muss man immer wieder hoffen. Rein empirisch scheint allerdings für die meisten Menschen viel eher zu gelten, dass ihre Maßstäbe für Gut und Böse recht variabel sind. Sie werden ganz wesentlich dadurch bestimmt, was zufällig in jener Gemeinschaft gilt, in der sie gerade leben und auf die sie sich sozial beziehen. Das jedenfalls zeigen auch die experimentellen Ergebnisse der neuen Verhaltensökonomik, die ich in Kapitel 3 diskutiert habe. So kann Gut zu Böse und Böse zu Gut werden. Alle Maßstäbe wanken, je nach dem sozialen Kontext, in den sie gestellt werden. Die offenbarten Wahrheiten der Religion hatten immerhin den Vorteil, dass sie sich bereits über Jahrtausende bewähren mussten und nicht willkürlich geändert werden konnten. Wo aber zunehmend an die Stelle der Religion die menschliche Vernunft mit ihren willkürlichen Zuschreibungen trat, da gab es kein Halten mehr. Die Demokratie, bei aller Beschränkung der Urteilskraft der meisten ihrer Subjekte, hat immerhin den Vorteil, dass sie an die Stelle religiöser Gebote oder Wahnideen von Ideologien verbürgte Bürgerrechte und langwierige Prozeduren setzt und auf diese Art so manches Übel abwendet. Trotzdem bleibt das Problem: Die meisten Menschen haben offenbar keinen zuverlässigen Kompass für eine eindeutige Unterscheidung von Gut und Böse. Deren Maßstäbe sind vielmehr sozial vermittelt, kulturell unterschiedlich und schwanken wild je nach dem Kontext. Nur so lässt sich das Rätsel lösen, dass alle Formen des unmenschlichsten Terrors stets so viele Helfer, auch unter ganz normalen Menschen, finden. Der Revolutionär Rubaschow hatte sich der Vernunft verschrieben und, wie er kurz vor seiner Erschießung resonierte, die, Zitat, »Reste des alten unlogischen Moralgefühls mit der Säure der Vernunft aus seinem Bewusstsein gebrannt«, Zitat Ende. Damit war er Vollstrecker des Tugendterrors im Sowjetkommunismus. Zitat, »Wahrheit ist, was der Menschheit nützt, Lüge, was ihr schadet«, Zitat Ende. Als er zu zweifeln begann, wurde er verhaftet und akzeptierte schließlich, dass er wegen dieser Zweifel die Vernichtung verdiente. Weil er nur so die Idee retten konnte, der er sich 40 Jahre lang verschrieben hatte. In seinen letzten Minuten überlegte er: Es war ein Fehler im System. Vielleicht lag er in dem Satz, in dessen Namen er andere geopfert hatte und selbst geopfert wurde, in dem Satz, dass der Zweck die Mittel heilige. Er hoffte auf eine neue Bewegung. Zitat, vielleicht werden die Mitglieder der neuen Partei Mönchskutten tragen und ihre Lehre wird sein, dass nur die Reinheit der Mittel das Ziel heiligt. Zitat Ende. Ihn jedenfalls, wie Millionen andere, hatte das faustische Streben nach Wahrheit in die Irre geführt. Der Tugendterror wuchs aus dem Irrtum, dass die Wahrheit, der er sich verschrieben hatte, unumstößlich und gewiss sei. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche, hier wird's Ereignis, spricht der Chorus Mysticus am Ende der faustischen Tragödie. Das Absolute und Vollkommene ist nicht von dieser Welt, sondern stets nur eine Fiktion. Gleichwohl ist für die meisten Menschen das Gefühl wichtig, dass es unveräußerliche Maßstäbe moralischen Handelns gibt, die selbst dann gültig sind, wenn wir Orientierungsprobleme haben und möglicherweise schuldig werden. Die Rolle sozialen Mutes. In Kapitel 3 ist klar geworden, dass die meisten Menschen sich ungern mit abweichenden Meinungen sozial exponieren. Dazu gehören auch abweichende Werthaltungen und moralische Maximen. Die Maximen der Moral und das tatsächliche moralische Verhalten unterliegen mithin grundsätzlich genauso sozialen Ansteckungsprozessen wie die Mode, die politischen Einstellungen, das Sexualverhalten, die Essgewohnheiten oder die bevorzugten sportlichen Betätigungen. Sehr anschaulich zeigt sich dies bei Fällen von unterlassener Hilfeleistung. Menschen exponieren sich umso weniger, je mehr sie sich in einer größeren Zahl verstecken können – und je eher sie für sich durch Heraustreten aus der Menge soziale und wirtschaftliche Nachteile oder gar eine physische Gefährdung befürchten. Schon in einer rechtsstaatlichen Demokratie zeigt nur eine kleine Minderheit, wenn es hart auf hart kommt, Zivilcourage. Diese Neigung zum sozialen Opportunismus im weitesten Sinne ist aber individuell unterschiedlich ausgeprägt. Es gab immer wieder Menschen, die auf den unterschiedlichsten Gebieten nicht der Herde folgten, sondern ihren eigenen Kopf hatten. War die Gesellschaft, in der sie lebten, einigermaßen entwickelt und der Stumpfsinn und Konformitätsdruck des jeweiligen Zeitalters nicht gar zu groß, so konnten aus diesen Menschen bedeutende Wissenschaftler, Schriftsteller oder Künstler werden. Unterschiedliche Epochen bringen solche bedeutenden Menschen in sehr schwankender Zahl hervor. Daran sehen wir, dass auch Originalität und soziales Schöpfertum einerseits, Konformität und Gedankenlosigkeit andererseits sozial ansteckend wirken können. Zu diesem Thema des eigenen Kopfes gehört auch der Mut, sich bei theologischen, philosophischen, gesellschaftspolitischen oder im engeren Sinne moralischen Fragen einem Zeitgeist zu entziehen und eigene Positionen zu vertreten, oder aber, was nicht immer dasselbe ist, die kommenden Tendenzen des Zeitgeistes vorauszuahnen und zu formulieren. Faust sagt zu Wagner: »Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.« Dabei lebt stets der gefährlich, der unabhängig denkt und den Mainstream verlässt. Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Die Fähigkeit und den Willen, sich seiner eigenen Urteilskraft zu bedienen, ohne dabei im Übermaß der sozialen Ansteckung zu erliegen, nenne ich sozialen Mut. Die in Kapitel 3 dargestellten Erkenntnisse zur Bildung öffentlicher Meinung und zur Prägung individuellen Verhaltens zeigen ja nicht nur, dass eine Minderheit von Menschen gegen soziale Ansteckung weniger anfällig ist oder sich ihr ganz entzieht. Vielmehr können solche intellektuell und oft auch sozial nicht angepasste in Perioden des Umbruchs Prozesse der Meinungsbildung erheblich beeinflussen, wenn sie den Willen und den Mut dazu haben, sowie die notwendigen Führungseigenschaften und Fähigkeiten mitbringen. In solchen Leuten kann sich dann der Umbruch des Zeitgeistes brennpunktartig spiegeln. So löste Martin Luther die Reformation aus, aber die nicht angepassten können auch zufällige Chancen beherzt ergreifen und damit der Geschichte eine neue Wendung geben, die in der historischen Entwicklung vielleicht gar nicht angelegt war. Das galt sicherlich für die Novemberrevolution in Russland, die das Werk weniger radikaler Sektierer war und nur aufgrund eines gigantischen historischen Zufalls überhaupt Erfolg haben konnte. Kein Tugendterror ist denkbar, ohne dass sich die ihm zugrunde liegenden Glaubensgewissheiten oder die opportunistische Anpassung an diese über soziale Ansteckung weit verbreitet hätten. Häufig geht der fundamentalistische Blickwinkel, der jeder Art von Tugendterror zugrunde liegt, ganz unmerklich in den Änderungen des Zeitgeistes unter. Häufig bedarf es aber auch des sozialen Mutes einer geistig unabhängigen Minderheit, um seine Verengung zu sprengen. Das nicht angepasste Denken muss die Isolationsfurcht überwinden, die jeder geistige Sonderweg mit sich bringt. Dies gelingt meist dadurch, dass eine verschworene Gemeinschaft Andersdenkender entsteht, die sich zwar in ihrer Denkweise abgrenzt, aber dafür umso stärker aufeinander bezogen ist. Die Zustimmung der engen Gemeinschaft und die Einbettung in diese kompensieren die Isolation im größeren Zusammenhang. Das ist gleichzeitig auch ein Nährboden für Fundamentalismus innerhalb der Gruppe, bis hin zur Radikalisierung. Rein gruppendynamisch lassen sich bei allen verschworenen Minderheiten, den Urchristen, den Bolschewisten der Bader-Meinhof-Bande oder den radikalen Salafisten von heute, ähnliche Prozesse beobachten. Die Abhängigkeit des Einzelnen von seiner Gruppe kann dann unendlich groß werden. Das macht ihn so besonders wehrlos und fördert den Konformismus im Bezugssystem der Gruppe, aber auch die Gefahr, missbraucht zu werden. Dem Konformismuszwang in der Gruppe können wiederum nur besonders starke Charaktere entgehen. Das sind aber meist auch jene, die den konformistischen Gruppendruck für eigene Machtzwecke nutzen und so dem ganz schlimmen Tugendterror Vorschub leisten. So konnten und können Figuren vom Typ Stalins, Hitlers, Pol Potts oder Osama bin Ladens groß werden und Vernichtungsmacht an sich reißen. Der soziale Mut, mit einer Überzeugung sichtbar allein zu stehen und in einer Minderheit zu sein oder sich gegen die Herrschaft zu richten, darf nicht verwechselt werden mit physischem Mut. Letzterer gehört auch dazu, falls wegen der eigenen Überzeugung Gefahr für Leib und Leben droht. Für eine gemeinsame Sache, ob im Krieg oder bei der Bergrettung, zeigen viele Menschen große Tapferkeit. Aber sie tun das im Einklang mit ihrer Gemeinschaft und bekommen Anerkennung dafür. Ganz anders, wenn sie gefordert sind, durch Widerspruch aus dieser Gemeinschaft herauszutreten und sich ihr notfalls zu entfremden. Die militärische Tüchtigkeit der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg war auch Ergebnis einer großen persönlichen Tapferkeit von Millionen. Auch viele Generäle waren persönlich tapfer und trugen ihr Ritterkreuz militärisch gesehen zurecht. Aber am Kartentisch des Führerhauptquartiers erstarb denselben Generälen der Widerspruch im Munde. Obwohl ihnen doch bei der Formulierung militärischer Bedenken allenfalls die Enthebung von Kommando und die Pensionierung gedroht hätte. Bei aller physischen Tapferkeit fehlte es ihnen an sozialem Mut. Auch deshalb konnte der Zweite Weltkrieg so lange dauern. Die Fähigkeit, sich sozialem Druck mental zu entziehen, die eigene Urteilskraft ungetrübt zu erhalten und nach dem eigenen Urteil zu handeln, ist aber generell ein knappes Gut. Die Mehrheit der Menschen ist dazu nicht in der Lage. Das ergibt sich aus ihrer Prägung als soziales Geschöpf und ist kaum eine Frage des Intellekts oder der Moral. Es gibt offenbar, leider, kein absolutes Gehör für Moral. An dieser Stelle halte ich kurz inne. In Kapitel 1 habe ich einige prinzipielle Betrachtungen über Mechanismen der Meinungsbildung und Grenzen der Meinungsfreiheit angestellt. Als ideologischer Kern der Meinungsherrschaft in Deutschland stellte sich dabei ein die unterschiedlichsten Lebensbereiche umfassendes Konzept von Gleichheit heraus. In Kapitel 2 habe ich diese Erkenntnisse an meinen persönlichen Erfahrungen mit Meinungsherrschaft gespiegelt. In Kapitel 3 habe ich aus der europäischen Ideengeschichte seit der Renaissance einige Ansätze, die Meinungsbildungsprozesse erklären, näher untersucht. Als ein zentrales Phänomen zeigt sich dabei, dass Meinungen offenbar sozial ansteckend sind und Meinungsbildung mit Rationalität und Wahrheitssuche relativ wenig zu tun hat. In diesem Prozess haben heute die Medien eine besondere Leitfunktion. Diese ist wesentlich dadurch geprägt, dass die Journalisten in ihrer großen Mehrheit links vom gesellschaftlichen Mainstream stehen. Die besondere Rolle von Sprachkontrolle und Sprachvorschriften analysierte ich in Kapitel 4. Dies führt geradewegs in das Herz des Phänomens, das ich in Anlehnung an die Erfahrungen mit der Französischen Revolution als Tugendterror bezeichne. Kern eines jeden Tugendterrors ist stets der Versuch, durch Meinungs- und Gedankenkontrolle Herrschaft über die Köpfe und den gesellschaftlichen Diskurs zu gewinnen, dabei unerwünschten Denkmustern die Legitimität zu nehmen und die Respektabilität der Meinungsabweichler zu erschüttern. Dies zeige ich in Kapitel 5 am Beispiel unterschiedlicher Erscheinungsformen des Tugendterrors in den letzten 2000 Jahren. Tugend hat ja mit Moral zu tun. Im Exkurs zu Moral und Gewissheit zeige ich, dass sich auch die Moralvorstellungen des Menschen großenteils auf dem Wege sozialer Ansteckung opportunistisch ausbilden. Eben dies macht unterschiedliche Formen des Tugendterrors erst möglich. Nur wenige Menschen brechen aus solchen Strukturen aus. Sie sind dann, im Guten wie im Bösen, die Veränderer. Das Christentum, der Islam, alle Spielarten marxistischer Ideologie und nahezu alle Ableger dieser drei Religionen, der Marxismus ist für mich eine säkulare Religion, gehen implizit oder explizit davon aus, dass die Geschichte einen Sinn und ein Ziel hat. Und die Gläubigen oder die Herrscher der Hierarchie der Gläubigen diesen Sinn vollstrecken. Leicht nachvollziehbar ist, dass der das Recht zum Tugendterror fühlt, der diesen Sinn erkannt hat und sich als dessen Vollstrecker sieht. Die Idee, dass die historische Entwicklung sich auf ein Ziel hin bewegt und einen Sinn hat, nenne ich mit Karl Popper historizistisch. Der darin zum Ausdruck kommende historische Determinismus ist gedanklich fehlerhaft. Im Rahmen der Grenzen, die die Lebensbedingungen auf der Erde und die Lebensdauer unseres Sonnensystems setzen, ist die menschliche Geschichte vollständig offen. Wenn eine göttliche Macht darüber steht, dann auf einer Ebene, die uns weder erkennbar noch begreiflich ist. Trotz der Neigung der meisten Menschen zur opportunistischen Unterordnung unter die jeweils herrschenden Maximen und Moralbegriffe bis hin zum Tugendterror, nimmt die Geschichte des Menschen und jene von Staaten und Gesellschaften immer wieder eine Wendung ins Neue und Unerwartete. Darum scheitert jeder geistige und politische Determinismus. Wenn man schon der Geschichte eine Mechanik zugrunde legen will, dann kann man sie mit den Vorgängen bei der Bildung einer Wolke, nicht aber mit einem Uhrwerk vergleichen. Dabei gilt, ideologische Konzepte kommen und gehen. Einen Wahrheitsanspruch haben sie nicht und ihre Geltung ist zeitlich begrenzt. Das gilt auch für jene Ideologisierung der Gleichheitsidee, die der gegenwärtigen Ausprägung des Tugendwahns in Deutschland zugrunde liegt. Darauf gehe ich in Kapitel 6 näher ein, wo ich diese Form von Tugendwahn auf ihren Realitätsgehalt und auf ihre praktischen Konsequenzen hin untersuche.